Immer am 1.10. ist Weltpostkartentag. Was macht Groundspeak? Klar, haut ein Souvenir raus. Und was macht die Community? Klar, haut reihenweise Events raus. Schelmende, die einen Zusammenhang vermuten. Selbstverständlich nutzen wir, das heißt meine Holde und ich, die Anfahrt, um einen kleinen Abstecher zum Final eines meiner Caches zu machen. Angeblich sei es fort. Stellt sich raus, stimmt. Als ich einst die Dose legte, war der Weg zugewachsen. Als wir das letzte Mal vor Ort waren, um einen neuen Paddling zu legen, hatten wir vom relativ frisch freigeschnittenen Wegesrand einen überwältigen Ausblick auf ein Pferd, das wie frisch verstorben auf einer Weide lag. Am 30.09.2025 war vom Gulasch nichts mehr zu sehen, der Wegesrand war zugewachsen. Vor neugierigen Blicken geschützt lag fix der neue Paddling und wir spazierten zurück zum Auto, um das Event aufzusuchen. In Immikeppel war schon gut was los. Ein Stehtisch mit Amboss-TB, diversen Postkarten, Briefmarken und Keksen lockte zum Event im Holzunterstand. Der Ownende hatte sogar ein ECA-Hilfsmittel mitgebracht, um Teilnehmenden die Bergung eines naheliegenden Caches zu ermöglichen. So behaupte ich aus dem Augenwinkel bemerkt zu haben, dass jemand mit einer Hängedose hantierte. Für derartige Kinkerlitzchen hatte ich jedoch keine Zeit, da ich mich mit einem Reviewer in freier Wildbahn unterhalten konnte, was mein Wissensstand in Sachen Geocaching zugute kam. Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 242, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Nachdem ich das Event gelockt hatte, manifestierte sich, wie beim letzten Mal schon, am Bildrand ein Infofenster. Diesmal wurde mir mitgeteilt, dass ich nun Besitzer eines Lochers in Herzform sei. Rein virtuell selbstverständlich und um Erinnerungen zu produzieren. Die kann ich dann mit den virtuellen Gelstiften in mein Fotoalbum schreiben. Ins schwarze Fotoalbum mit dem silbernen Knopf, mit den dort aufbewahrten Bildern im Kopf und den rausgelochten Herzen klopf, klopf. Wer bitte denkt sich sowas aus und kriege ich vielleicht beim nächsten Event noch was Glitter zum Drüberstreuen? Falls ja, raschelt das dann beim Kopfschütteln schöner als das bereits vorhandene Mikroplastik? Fragen über Fragen. Egal, wo wir gerade beim Cachen sind. Es gibt sie noch, die Cache-Bauer mit Herzblut. Beispiel: Sully Pügel aus Hückeswagen. Helmut war im Fernsehen, sprich in der aktuellen Stunde, beziehungsweise die aktuelle Stunde war bei ihm, denn Helmut baut Geocaches, außergewöhnliche Geocaches, wie zum Beispiel Dioramen in Briefkästen. Früher traf ich ihn öfter auf Events, aber in den letzten Jahren leider nicht mehr. Sehr schade, wie ich finde. Und dann spülte mir Eigengott, viele Grüße an dieser Stelle, zufällig einen WDR-Beitrag in die Zeitlinie. Danke dafür, denn jetzt weiß ich, Helmut ist noch am Start und erfreut Kescher immer noch mit seinen außergewöhnlichen Dosen. Was heißt das für mich? Klaro, ich muss bei Zeiten mal wieder Sully-Pügel-Dosen suchen, wisst ihr Bescheid. Wer Helmuts Dosen noch nicht kennt und jetzt neugierig ist, findet den Beitrag unter www.1.wdr.de/lokalzeit/fernsehen/bergisches-land/geocaching-hueckeswagen-100.html. Da dachte ich nun an die goldenen Jahre und an vergangene Zeiten und an die jüngst gehaltenen Gespräche und der Rechner war an und plötzlich schoss mir wieder die grüne Hölle in den Kopf und ich fragte mich, ob ich überhaupt noch einen Zugang habe. Nach Jahrzehnten der Abstinenz und ich schrieb die URL ins Eingabefeld und die Seite öffnete sich und in meinem kleinen Büchlein fand ich Zugangsdaten, hoffte, bangte, gab sie ein und siehe, ich war fucking nochmal drin. Knaller, peng. Da habe ich dann erstmal das Profilbild geändert und bin dann durch die Foren gestreift. Ich wandelte durch die leere Prärie, sah hin und wieder eine Windhexe und ab und an, siehe, da war ein totes Pferd. Daneben stand ein Jubi und ein Mika? Mika holte ihn ab? Ja, da war guter Rat teuer und ich dachte, Nö, da muss er durch, der Newbie. So wie wir alle. Damals, TM. Als die Hölle noch brannte. Jetzt ist es da ja eher mild. Tja, der Klimawandel ist überall oder das Klimakterium, wie man das Zeitalter heute nennt. Aber egal wie es ist, Cash-Wartung muss sein. Insbesondere dann, wenn man Listings mit sechsstelliger GC-Nummer sein eigen nennt. Ja, die sind alt und ja, sie beweisen, was für ein Silberrücken man doch ist, sprich ein Relikt aus den Anfängen der Dosensuche. Wenn so ein Cash von Reviewenden angezählt wird, ist Eile geboten. Die wissen, dass man es wissen muss, also wie es läuft. Da gibt's keine Ausreden und deshalb wurde es Zeit, denn der Hammer wurde nicht gefunden. Ich habe ihn am 8.7.2006 versteckt. Es war eine Lock-'n-Lock-Dose, small mit kleiner China-Kladde als Logbuch. Eine Kiri-Schablone war drin und eine Signalpfeife, Zeckenhaken, ein Travelbug und ein Flaschenöffner sowie eine Stash-Note. Damals, TM, gab man sich noch Mühe. Sie lag im Erdreich, wie eigentlich alle Dosen zu der Zeit, in einem Holzrahmen mit Siebdruckplattendeckel. Ja, verdammt, vergraben, nicht guideline-konform und ernsthaft, interessierte es keine Sau. Es war eine saubere Angelegenheit, gut zu tarnen hinter ein paar Tänchen und es hat niemanden interessiert. Heute ist das anders. Zu Recht. Wir spielten immer schon auf dem Grundstück anderer Menschen, auf fremder Leuts Eigentum und damals, TM, wurden wir geduldet. Wenn da mal einer im Monat vorbeikam, who cares? Dann kamen die Jahre der Aufklärung, der Gespräche und heutzutage hat jeder schon mal was vom Geocaching gehört, gelesen, gesehen oder die Realität verpennt. Es gibt Regeln fürs Zusammenleben, für Jagd, Wald mit Grundbesitzenden und das wird per Richtlinie geregelt oder per Einzelerlaubnis. Reviewer hinterfragen und das ist gut so. Im Zweifelsfall, sprich ohne Erlaubnis, wird nicht vergraben und deshalb liegt hier nun ein Pettling zwischen den Wurzeln eines Baumes. Die Duldung wird vorausgesetzt, nichts wurde beschädigt, der Eigentümer konnte nicht ermittelt werden. 2006 nicht und heute auch nicht. Datenschutz. Und was knapp 20 Jahre niemanden interessierte, interessiert heute auch niemanden mehr. Der Cache ist gewartet, moderat verlegt, gesetzliche Vorgaben wurden eingehalten. Und wegen der Unterhaltung mit den Neocachenden, die letzte Konserve, ihr erinnert euch, dachte ich an Open Caching und dass ich damals meine Dosen auf beiden Plattformen veröffentlichte. Tatsächlich war sie deaktiviert bzw. archiviert. Man riet davon ab, sie zu suchen. Ich nutzte die Gelegenheit, sie zu reaktivieren. Tatsächlich geht das einfacher als bei Geocaching.com und nun ist sie mit überarbeitetem Listing wieder am Start. Es ist Freitag, der 3.10.2025 und ich befinde mich am Oelchenshammer an der Leppe. Wasser, Feuer, Wind. Der Oelchenshammer schmiedet und schmiedet. Ja, ich könnte euch jetzt was vorlesen, aber nein, das mache ich nicht. Ihr könnt selber mal dahin fahren. Ich habe da einen Cache stehen und hier gibt es, was ist denn hier? Programm September bis Oktober 25. Abschlag am Oelchenshammer, 26. Oktober 25, 13 bis 17 Uhr mit heißem Eisen, leckerem Kuchen zum Saisonende. Also ist da doch noch was? Dann nehme ich mir den Flyer mal mit. Ja, ich habe also hier den gleichnamigen Cache liegen, der Hammer. Und heute steht eine Cache-Wartung an, weil das Final nicht gefunden wurde. Das passiert alle paar Jahre mal. Und wir schauen mal. Ich habe sicherheitshalber einen Paddling dabei und bin gerade mit der Holden auf dem Weg. Schön haben sie es hier. Ja, wie immer. Deswegen liegt ja hier auch die Dose. Es ist ein alter Wasserhammer mit windschiefen Gebäuden, einem großen Mühlteich für das Mühlrad, wobei das ja nicht zum Malen ist. Es ist halt das Antriebsrad. Da schwimmen Entchen drauf und je nachdem, wann die hier im Sommer mal Tag der offenen Tür haben und schmieden, weil es ist ein Museumshammer, hat man abends auch die Möglichkeit, auf dem Gelände Fledermäuse zu sehen oder zu hören. Die bringen da gerne mal Fledermausdetektoren mit. Da haben wir auch schon bei gewohnt. Kann man natürlich auch hier vom Waldweg aus. Aber ja, der Aufstieg ist ein bisschen anstrengend für mich. Als ich den Cache gelegt habe, damals, als die GC-Nummern noch sechsstellig waren, also GC und vier weitere. Da war ich etwas sportlicher. Jetzt geht's allerdings den Berg rauf. Doch. Faulstich? Nein, ungefähr. Okay. Weil jetzt um die Zeit sollte ja Ruhe sein, aber man weiß es nie. Gut, danke. Ja, es geht den Berg rauf nach Bickenbach. Ich denke, so heißt das hier. Heißt das so, Frau? Frau weiß es nicht. Ich muss sowieso mal eben gucken. Vielleicht mal Standortdienste anmachen. WLAN aus. Mobile Daten ein. Da sind wir schon am Hammer. Ich könnte ja schon mal loggen. Besuch loggen. Bemerkung. Wartung. Ja, es ist kompliziert. Denn Sendelog. Ich könnte die Wartung ja jetzt... Jetzt fängt es an zu regnen. Ich fasse es nicht. Ich könnte ja die Wartung live loggen. Jetzt erstmal, dass wir sie gerade überhaupt machen, weil der Cache ist ja schon angezählt vom Reviewer. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und dann weiß er, dass er ihn vielleicht jetzt nicht gerade ins Archiv schickt, während ich hier die Wartung mache. Das wäre ja doof. Aber jetzt fängt es an zu regnen. Wie unangenehm. Ja, es ist hoffentlich nur ein Schauer. Es geht bergauf. Das ist so ein Cache, den will man ja eigentlich nicht machen. Der ist länger als 500 Meter und der geht am Anfang bergauf. Bin schon durch. Ja, wir sind hier an einem Brunnen. Hier läuft Wasser über Moos, schön in einen Abfluss am Boden. Und das ist tatsächlich eine Station. Wer hätte es gedacht? Die Holde macht ein Foto im Querformat. Das kann ich mit ein bisschen Glück dann in das Blog werfen und dann könnt ihr das auch mal sehen. Wir müssen aber hier weiter am Berg hoch, oder? Ich meine, wir müssen hier rein. Meinst du? Ich kann ja mal gucken. Ich habe ja hier tatsächlich einmal Karte. Ja, Details. Karte anzeigen. So, wir sind hier. Station 1. Ja, wir müssen... Hä? Nee. Müssen wir? Ja, sieht so... Nee, wir sind ja von hier unten hochgekommen. Warte mal. Den Waldweg dann nach hier. Dann gibt es... Nee, wir müssen den Berg rauf und dann oben hier quer und dann... Ist aber komisch. Ich habe hier keine Koordinaten. Aber gut, wir können hierher gehen, wie du willst. Das ist mir wurscht. Nein, nur wenn wir... Wenn wir das war meine... Also, wir sind jetzt hier hochgekommen, wenn wir jetzt hier in diesen Scheurenhof hier gehen, der macht hier nur so eine Kurve. Das nützt uns alles. Mist. Das nützt uns nichts, weil das ist der kleine. Wir müssten eigentlich hier den Berg weiter hoch und dann hier oben auf den Waldweg. Und dann haben wir eine schöne Aussicht oben auf, wage ich mich zu erinnern, weil... Also das ist sehr lange her, sehr, sehr lange her, dass wir hier das letzte Mal hergegangen sind. Da war der Bürgersteig noch auf der anderen Seite. Nein, mein Scherz. Aber ja, es geht hier halt wirklich fast hoch bis auf den Kamm. Und es hat auch gerade wieder aufgehört. Ja, das ist ja egal. Das Final ist ja weg. Der Rest, der ist ja eigentlich eher unkaputtbar. Ja, dann wird er wenigstens mal gefunden. Genau, hoch und hoch und hoch. Immer hoch, höher, weiter. Und wenn er schwitzt, dann schreit er. Ist mir schon wieder warm. Der Morgen fing ja mit einem schönen Sonnenaufgang an. Aber jetzt ist er bewölkt. Hat auch schon kurz geregnet. Guck mal, da hinten ist noch eine Funkantenne. Am Hang, im Loch. Mit Radialen. Da ist die Abstrahlung nach oben ja nicht so doll. Naja. Hätte er sich besser eine Hurricane Flex draufgeschraubt. Damals TM. So, oben sind wir. Es ist jetzt hier ein Wald- und Forstweg. Zwischen Wiesen durch. Mit ein bisschen Ausblick. Eigentlich ganz nett. Kühe am Horizont. Pfützen in den Spurrillen. Ja, und die Sonne kommt raus. Wer hätte es gedacht? Man hat von hier einen herrlichen Blick auf den Metabolon. Heißt doch so, ne? Oder sagen sie Metabolon? Nachdem wen du fragst. Das heißt, den Hügel über der Müllkippe, die es zu meiner Geburt noch nicht gab, die wir während meiner Schulzeit zu verhindern suchten, und der jetzt überbaut ist mit Wertstoffhof und allem möglichen Kram, einfoliert mit Abwasser hier unten im Tal, aufbereitet selbstverständlich. Und der Treppe nebst Rutsche wieder hinunter. Oben gibt's auch irgendwelche Trampoline. Die ganze Sache soll wohl kostenfrei sein. Das muss ich auch noch mal machen, also nicht das Hüpfen. Aber das Rutschen kam jetzt neulich noch im Fernsehen. Genauso wie die Sache mit Solipigel, aber das habe ich euch ja schon erzählt. Naja, weiß ich nicht, vielleicht schneide ich das auch davor, dann kommt das gleich im Anschluss. Ja, Cashwartung, so ist es. Eine fuchsfarbene Katze auf der Wiese und Frau fotografiert Rispen. Hier blüht auch immer noch Klee und Butterblümchen und der Wegerich ist verblüht. Ja, und dann ist gleich der Walk zwischen den Wiesen zu Ende und es geht wieder in den Wald. Aber man hat hier tatsächlich noch immer einen schönen Ausblick. Das ist und unverbaubar, ne, wegen der Wiesen und des Hangs. Der Wald steht jetzt auch schon in bunten Farben. Und das Tolle ist, er ist halt noch da. Hier in den Hängen ist viel Laubwald. Die einzelnen Nadelgehölze, ja, die sind braun. Die sind fast tot, aber der Laubwald, der zieht's durch. Und wenn im Mischwald nur die Nadeln sterben, naja, da kommen wir mit hin. Ist das hier eigentlich eine Station oder ist die ein Stück weiter? Müsste, wenn, da auf der Ecke sein. Hast du Kamera? An deiner? Nee. Nicht? Am Handy keine Kamera? Ich habe an meinem Handy keine Kamera. Es müsste, wenn, dann da. Einfach nur mal gucken. Aber ich meine, es ist die nächste. Nee, ich verrate euch nicht, worum es geht. Da müsst ihr dann selber gucken, wenn er hier cacht. Ne? Ah, nee. Das ist die Station mit Dämm. Ist noch da. Ich nicke wissend. Die Holde nickt wissend. Meinem Fingerzeig folgend. Ja, das könnte ja auch noch sein. Aber die letzten Suchenden haben sich ja nur über das fehlende Final beschwert. Nicht über fehlende Stationen. War das eine nicht auf dem Weg runter, kurz vor Final? Nee. Oder war das nicht? Nee, nee. Nee, das ist, da müssten wir dann mal gucken. Also eins von den Dingern hat ja nur eine gewisse Halbwertszeit. Da müsste man dann schauen, ob da vielleicht auch eine Anpassung hin muss, weil, stell dir mal vor, die haben das fort und wieder neu und dann mit einer anderen. Oh, das wäre ja schlimm. Klar, dann kommt man natürlich nicht auf die richtigen Finalkoordinaten mit diesen Rechnungen, die man hier absolvieren muss. Das ist ja noch so ein Cache von damals, TM, erkennbar an der sechsstelligen GC-Nummer. Und da hat man immer noch gerne irgendwelche Rechnungen fürs Final genommen. So auch ich. Finde 12.000 Stationen, gebe die Ergebnisse in eine ellenlange Formel ein, die du ohne mathematisches Grundwissen, sprich Matheleistung 13. Klasse, nicht lösen kannst. Scherz. In der Regel sollte ja Punkt vor Strichrechnung, also das Wissen um die Punkt vor Strichrechnung reichen, wobei das auch schon einigen den Hals gebrochen hat. Klammer nicht zu vergessen. Klammer. Klammerregeln, auch ganz wichtig. Ne? Klammerregeln. Oh. Binomische Formeln kommen selten. Satz des Pythagoras wurde damals auch immer mal gern genommen. Ich weiß ja nicht, wie das heute ist, aber setze ein ABC. Gut. Aber ja. Ah, da am Horizont, schau. Da mutmaße ich mal. Das könnte. Der Weg, der scheint hier befahren zu werden. Zumindest beritten, dem Dung nach zu urteilen, aber. Hier sind noch zerfahrene Äste. Guck mal da, hier unter dem Ding. Gucken, nur gucken. Ohne irgendwas. Da muss ich mal einen Griff wagen. Die habe ich jetzt im Keller gefunden, die Handschuhe. Die reißen so vor sich hin. Guck das mal an. Ja, ich fand die schon eklig beim Anpacken, aber du hast mir die gegeben. Da habe ich gedacht, sag mal nichts. Guck mal hier, wie das. Ja, wieder. Ich habe es aber nicht angehabt. Was haben wir denn hier? Das hatten wir damals so gelöst. Aus Gründen. Tja, weil, ja, wir hatten mal irgendwo eine Art Plakette und die kam dann wohl irgendwann weg. Aus welchen Gründen auch immer. Und siehe da, Ja, jetzt erinnere ich mich da auch wieder dran. Tja, Wahnsinn. Ja, aber auch diese Station ist hier, das ist ja schon mal gut. Also bis jetzt noch alles schick. Das ist übrigens die Missverständliche, ne? Das sind auch so Sachen, die, das hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwann thematisiert. Man geht ja gerne hin und gibt die Minuten-Nachkommastellen an. Also weiß ich nicht, zum Beispiel 375 und 523. Da weiß man eigentlich, 7 Grad, 38 Minuten gehört davor. So. Ist natürlich blöd, wenn du unter Umständen einen Minutensprung hast. Gut, die Alten wissen das. Newbies vielleicht nicht oder Neocachende. Und dann kann es passieren, dass man die Minuten mit aufschreibt. 53.752 und weiß ich nicht, 03.521. Jetzt könnte natürlich jemand auf den Gedanken kommen, oh, wir haben plötzlich Dezimalgrad. Und dann gucken sie bei 57 Grad, also 57,321 Grad und landen 111 Kilometer irgendwo in der Pampa. Auf den Gedanken, drei Stellen als Dezimalgrad hinterm Komma, könnte mutmaßlich etwas ungenau sein, kommt man nicht. Ja, und dann ist doof, ne? Aber hey, auch das gehört zum Cachen. Das muss man halt wissen. Oder der Owner ist doof, genau. Was macht der? Und das Schlimmste, und das ist hier sehr oft passiert, das ist viele Funde lang gut gegangen. Und dann hat einer diesen Kardinalfehler gemacht und geschrieben, 111 Kilometer weiter irgendwo. Und ab dem Moment haben das viele. Was wiederum beweist, man liest ja gerne Logs und stellt dann fest, oh, der Owner hat mal einen Fehler gemacht, bei uns auch. Gut, haben wir nicht. Ist auch nicht unsere Baustelle. Wir müssen mal gucken, wenn wir noch ein paar mehr Schritte machen wollen, wo wir hingehen, weil ansonsten wird das jetzt eher wenig. Dann müssen wir mal schauen, ob es hier irgendwie noch Möglichkeiten gibt. Nee, eigentlich eher nicht. Das ist doof. Da kommen wir nicht ganz hin. Müssen wir zwischendurch nochmal irgendwo anders anhalten, um noch ein paar Schritte zu machen, wa? Wie viel hast du jetzt? Ah. Ja, dann kommen wir bis auf 5, aber die anderen 5, die fehlen dann noch. Naja, könnte auch doof laufen, ne? Haben ja einiges an Holz aus dem Wald gefahren. Da ist die eine Station vielleicht ja auch platt. Man weiß es nicht. Was jetzt hier so raufschallt, ist der Schnellenbacher Berg. Da ist keine 70 mehr, da geben sie Gas. Hier ist ja sogar ein Teil des bergischen Panoramasteigs und die Feder einer Elster. Ich habe lang meine Rabenpfeife, den Rabenlocker nicht mitgehabt. Ich kann das wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Da müsste ich vielleicht bei Zeiten noch mal üben. Andererseits steht da ein Fahrrad. Ah, machen welche Pause mit dem Fahrrad. Und ein Fan der schweigenden Mehrheit 2,5 war hier, denn hier wurde eine Rakete auf die Straße gesprayt. Der Knaller. Peng. Da haben sie da zwei Bäumchen eingepflanzt und eingezäunt, damit das Wild sie nicht annagt. Hier ist es echt hell. Also das war früher zugewachsen. Da fehlt einiges an der Anbewaldung. Da bin ich ja mal gespannt, ob die Station da ist oder nicht. Die vorletzte. Das wäre ja blöd. Das hier ist auch komisch. Hier ist so ein Bruchsteinhang, aber wenn das nicht geschüttet ist, dann ist das aufgefaltet, weil die Bruchsteine sind tatsächlich, hier ist Natur. Das sind ungefähr 45 Grad. Hier bricht ziemlich viel raus. Es deutet auf Karst. Und das könnte selbstverständlich auch passen. Ist heute Tag der Deutschen Einheit oder Tag der Autofahrer? Meine Fresse, ist hier ein Verkehr. Nee, das könnte auch passen, weil hier unten ist ja Deutschland eigentlich Autoland. Okay. Das könnte auch passen, weil hier unten ist ja Madonna und ein Stück weiter ist Neumoresnet und hier gab es Gruben. Aber wenn die Station jetzt nicht bald kommt, dann ist sie weg. Sieht gut aus. Oh, das ist ja interessant. Das ist aber nicht so, wie das mal sollte, ne? Ja, das ist gut möglich. Ja, das ist eine recht komische Geschichte. Es sieht so aus, als sei an der vorletzten Station manipuliert worden. Damit war selbstverständlich nicht zu rechnen. Wobei ich der Ansicht bin, könnte auch sein, dass das gar nicht die ursprüngliche Station ist. Denn ich wage mich zu erinnern, dass es derer zwei gab, also nicht Stationen, sondern zwei ähnliche Gegebenheiten, von denen eine klar erkennbar die gesuchte war. Jetzt ist definitiv nur eine da und sollte sie es gewesen sein, sogar manipuliert. Das heißt, die Formel müsste angepasst werden. Da führt ja dann kein Weg dran vorbei. Aber okay, hätte ja auch mal einer was sagen können, ne? Aber wenn man es nicht weiß. Ja, da kann ich mir vorstellen, da sind einige Leute hier wahrscheinlich schon durch die Pampa geirrt, haben das Final nicht gefunden. Aber ja, so ist das halt mit der Kescher-Ehre und den Krönchen und den Zacken raus. DNF schreibt man halt nicht gerne, ne? Also ich ja schon, aber mutmaßlich andere nicht so. Das Risiko besteht ja auch, dass man angefeindet wird, wenn man es denn doch tut. Aber hey, es ist doch ein Spiel. Naja, apropos Spiel. Ich war gestern... Nee, es rauscht zu viel. Ich lasse das mal. Erzähle ich euch zu Hause aus dem Keller. Ist besser. Hier ist zu viel Verkehr. Muss das für den Weg? Ich muss mal eben gucken. Karte. Ach, der geht nach oben. Ja, das nützt jetzt nicht wirklich was. Da könnte man dann nochmal hochgehen und dann hätten wir die restlichen Schritte. Wenn wir jetzt hier einmal beim... Könnten wir machen. Und dann gehen wir von unten nochmal hier hoch zum Final. Ja, was willst du machen? Wenn wir jetzt nochmal hochgehen, dann können wir den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Das sind Schritte. Und dann gehen wir unten am Auto vorbei durch zum Final und tauschen es dann. Wir könnten hochgehen und nochmal die Runde machen. Wären auch Schritte. Du meinst jetzt hochgehen und dann diesen Schlenker nochmal und nicht mehr durch den Ort? Ja. Mir ist das egal. Ja. Dann haben wir die Schritte vielleicht dann doch nochmal. Machen wir das mal so. Ja. Oder so. Weil jetzt steht das Auto einmal gut. Muss man nicht noch irgendeine andere Stelle anfahren. Oh, die Batterie meckert. Dann halte ich mal an. Dankeschön. So, neue Batterien, neues Glück. Bevor hier die Aufnahme einfach abkackt wäre, schade. Wurzel, fast gefallen. Ein Hauch abgelenkt. Boah, es geht aber hier steil hoch. Mann. Geschafft. In der Schule nannte man sowas Zirkeltraining. Aber nochmal mache ich das nicht. Das war nicht so schlimm wie befürchtet. Och, ich fand es schon schlimm genug. Wie befürchtet. Aber riecht jetzt intensiver, ne? Silo. Da habe ich aber flacher geatmet. Oder ich hatte den Nasenbypass nicht. Also reine Mundatmung. Ich riech nix. Das ist eh schon schlimm. Naja. Ich habe heute Morgen eine Serie gebinged. Es waren lächerliche 8 Folgen. Die Serie hieß Wayward und ich musste so ein bisschen an Wayward Son von Kansas denken. Hab direkt mal gedacht, na, da ein Zusammenhang besteht. Aber nein. Obwohl, ja, da ging es auch, also in dem Lied geht es ja auch um eine anstrengende Person. Und die Serie handelte auch davon, geht um eine Art Internat, eine Schule im Stil einer Besserungsanstalt, aber ist recht spannend. Konnte ich gut weggucken, ich war heute Morgen relativ früh wach, konnte nicht mehr einschlafen. Da dachte ich, machst du dir einen Kaffee, hängst dich vor den Fernseher, guckst mal eben raus, orangene Töne. Es war ein schöner Sonnenaufgang, aber dann zog es sich relativ fix zu. Dann fing es an zu regnen, ja, und es war halt ideal, um diese Serie zu bingen. Dem Zuschauer wird früher als dem Hauptprotagonisten klar, was da so abgeht eigentlich, unterschwellig. Und das Ende ist so ein bisschen, nicht, dass man es erwartet hätte. So eine Serie kann auf mehrere Arten enden. Aber ja, es war halt recht passend. Kann man aber ganz gut gucken. Also... Wer auf sowas steht, das kann ich schon empfehlen. Puls und Atmung haben sich beruhigt. Nicht wegen dem Film, sondern jetzt wegen dem Berg. Ja, jetzt haben wir die gleichen Blicke nochmal. Nur die Beine sind was müder. Dafür sind die Batterien frisch, ist ja auch nicht schlecht. Aber nichtsdestotrotz müssen wir gleich nochmal in den Hang. Die was? Quitten. Ah, Was machst du mit den Quitten? Versuche sie irgendwie zu schneiden, zu entsaften und ein bisschen Gelee vorzuziehen. Okay. Also sie werden nicht auf dem Wohnzimmertisch verrecken wie beim letzten Mal. Wohnzimmertisch? Auf dem Terrassentisch. Nee, die stehen ja jetzt auf deinem Ding auf der Terrasse. Okay. Also solange sie da durch das, wo sie drin sind, nicht durchsüttern, geht's ja. Mach doch Quittenapfel. Ich darf nicht sowieso sehen, wie ich die in irgendeiner Form fallen kann. Das wäre vielleicht noch für deine Expertise mal gefragt. Die Quitten klein kriegen? Kannst du nicht einfach zum Mus kochen? Das sind Sachen, das ist nicht das Problem. Sondern? Kannst du nicht im Ganzen in den Sachen tun. Nö, man kann so einen Mus, kann sie klein schneiden, aber... Ja. Kommen wir gleich drauf zurück. Das Kleinschneiden. Haben denn diese Quitten Steine? Ja. Kleine oder große? Ich habe eine glückliche Ja, ist das eher so wie ein Apfel oder eher wie ein Pfirsich? Ah, guck mal da, Fliegenpilze. Die sind schön da, der eine. Ich kann das rausfinden. Aha. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat vor lauter Rumstehen ein Männlein um. Was mag das für ein Männlein sein? Oder Fraulein? Oder ist es das Pilz? Der Pilzpate? Wer weiß es schon. Und warum hat er Flecken? Sind es Masern? Fragen über Fragen. Und warum heißt er Fliegenpilz, wenn keine Fliegen drauf sitzen? Ja, es ist halt ein Feiertag. Wenn Feiertag ist, dann ist halt immer was los. Vielleicht hat da heute Morgen einer gedacht, oh, ein goldener Oktobertag, orangene Töne. Das ist das Optimale, um mit dem Motorrad den letzten Ausritt zu machen. Mit 98 Dezibel im Stand. Lass mal Gas geben. Das erinnert mich so ein bisschen an Wenne. Oh, da sagt er dann auch irgendwann, ich fahre mal eben in Schwarzwald und guck mir in Ruhe das Waldsterben an. Ja, dann sah man im nächsten Bild so, wow, wie er mit seiner Horex, war es eine Horex, ich glaube ja, durch den Schwarzwald brettert, richtig laut. Und im nächsten Bild sitzen so zwei Eichhörnchen, so bis zum Hals in Tannennadeln. Dann sagt das eine zu dem anderen, ich hörte nur so ein wahnsinnig lautes Wurm. Ja, unvergesslich. Wenne, und ich sag noch, Wenne macht das nicht, aber er hört nicht. Ja, aber das war eben keine Horex. Mutmaßlich. Ich kenne mich ja mit Motorrädern nicht aus. Ich habe da auch keine Fahrerlaubnis für. Und selbst wenn ich eine hätte, das ist aber jetzt ein Flugzeug, ne? Das ist eben so nervig an der Welt, dass die so laut ist. Die könnte viel, viel leiser sein, aber nein. Nein, also selbst wenn ich eine Fahrerlaubnis hätte für so ein Motorrad, würde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil ich in den Klamotten viel zu sehr schwitzen würde. Ja? Der Helm zerdrückt die Frisur oder die letzten Fransen, die man noch hat. Dann wird der Brillenbügel verdrückt oder löst sich auf. Das war jetzt auch so ein Ding, das war das zweite Mal. Ich habe so eine Brillenkarosserie, nee, wie nennt man das? Gestell. Ich habe so ein Brillengestell von Ray-Ban. Soll keine Werbung sein, ich habe es ja schließlich bezahlt. Und meine alte Brille, also die ich davor hatte, hatte das gleiche Brillengestell von Ray-Ban, nur in schwarz, also mit schwarzen Bügeln. Und die jetzige hat graue Bügel. So, wobei jetzt auch nicht mehr, aber da komme ich jetzt drauf. Irgendwann, ich sitze so in der Firma, nehme die Brille runter, setze die Brille wieder auf, denke ich, was liegt denn hier für ein Plastikgeprokel auf dem Tisch? Und dann packe ich hinten so, hinterm Ohr, an das Gestell, also an den Bügel, an das Bügelende, da sind immer diese Kunststoffnupsis drauf. Und da bröselte dieser Kunststoffnupsi vor sich hin. Dachte ich, ist natürlich doof. Hab das Ganze mit Hansaplast Silk gefixt. Das konnte man ganz gut machen. Dann hielt die wieder hinterm Ohr und scheuerte nicht. Und das Metallding, das stach auch keine Löcher rein, denn wer möchte schon so ein Brillenpiercing haben? Ja, und dann bin ich zum Händler meines Vertrauens gegangen, das heißt da, wo ich die gekauft habe, und meinte so, guckt mal, gibt's da auch neue Bügel für? Ja, sagten sie, gibt es. So, und dann bekam ich an die Brille neue Bügel, aber weil ich ohnehin schon mal da war und die ja auch dann so ungefähr 3 Jahre alt war, dachte ich, wäre es vielleicht schlau, sich eine neue Brille machen zu lassen. Und die Refraktion stimmte mir zu und ich dachte, naja, das Gestell war ja ganz nett und dann siehst du auch nicht so verändert aus, wenn du dasselbe Gestell nochmal nimmst. Wie gesagt, Diesmal mit grauen Bügeln. Ja, und jetzt sind 3 Jahre rum und ratet. Genau. Plötzlich hatte ich graues Plastik auf der Ablage liegen und der Brillenbügel löste sich an derselben Stelle auf. War doof. Aber ich jetzt so, haha, ist ja dasselbe Gestell. Hab meine, da fahren aber auch viele, ne? Hab meine Ersatzbrille rausgeprokelt, denn die hat ja neue Bügel, also Bügelenden, die noch nicht durch Kopfschweiß und Chemikalien, UV-Licht und anderweitige Alterung gebröckelt war, und habe die Bügel der Ersatzbrille an die jetzige Brille geschraubt und die Ersatzbrille nochmals zum Händler meines Vertrauens gebracht, um da erneut Bügel dran schrauben zu lassen, also bestellen und neu. Ja, ich gehe jetzt davon aus, dass ich bei Zeiten mir eine neue Brille machen lasse, mutmaßlich aber mit einem anderen Gestell. Und diese jetzige, die ja dann Ersatzbrille wird, die hat ja jetzt Bügel, die mutmaßlich gute 3 Jahre halten werden. Und dann habe ich ja noch von der Ersatzbrille die neuen Bügel. Also wäre dann für die Ersatzbrille gesorgt. Ja, so sieht's aus. Also ist manchmal nicht die dümmste Idee, sich dasselbe Gestell nochmal zu holen. Aber Bügelenden sind halt so ein Thema, ne? Der eine sagt so, der andere sagt so. Ja, du hast ja da ganz andere. Du hast ja Hartplastikenden. Ich hatte mal eine Sonnenbrille von Polaroid im Ray-Ban-Style, also so eine, wie der Sunny Crockett hatte, nur halt Polaroid, polarisierte Gläser. Die war geil, die hat auch sehr lange gehalten, damals hatte ich noch keine Stärke, bis sich mal ein weibliches Wesen draufgesetzt hat auf dem Beifahrersitz, weil man steigt ja ins Auto ein, guckt aber nicht, wo man sich hinsetzt. Ja, und dann war sie im Arsch. Nee, nicht du, das war vor deiner Zeit. Das war schade. Lass mich raten, das fängt mit T an. Ah, sie kann auch mit M angefangen haben, ich weiß nicht genau. Ah, ich glaube eher M, aber bin mir nicht sicher. Egal. Bei der ganzen Auswahl. Ja, damals. Ja, nu, ich meine, wenn du hallo noch jung bist und muskulös, gut aussehend. Unverheiratet. Unverheiratet. Manta fährst, ja. Dann hast du Auswahl. Jetzt habe ich dich. Toll, danke. Ja, was? Muskulös, gut aussehen, yeah. Ja. Jetzt bin ich alt, fett, eigentlich nur noch und, aber ich habe dich. Und eine Brille mit Stärke. Nicht polarisierte Gläser. Ich muss zur Sonnenbrille mal wechseln. Ist mir dann auch zu lästig. Zack, grauer Star. Es ist zum Kotzen. Jetzt muss ich aber mal langsam. Sind wir schon an dem Weg vorbei? Nein. Langsam wieder die Mütze aufsetzen, weil ich freie Hände brauche. Hm. Wird auch Zeit, denn so langsam stirbt mein Akku. Der braucht ja ziemlich viel Akkukapazität, wenn Standortbestimmung an ist, ne? Das erklärt, warum du deins immer mit dem Kabel verbunden hast. Immer. Wenn du irgendwas machst. Ich darf mit Kabel nicht. Dann hast du den Standort an? Natürlich. Was? Beine. Nein. Bitte? Warum? Weil ich spiele. Ah. Dafür tippst du aber wenig drauf rum. Mhm. Spielt das Ding alleine? Aha. Also du spielst mit deinem Handy ein Online-Spiel, beziehungsweise eigentlich spielt dein Handy ein Online-Spiel, während du es durch die Gegend trägst. Sie sammelt Punkte. Ah. Sie sammelt Punkte, während sie es trägt. Kannst du das auch mit PayPal machen, wenn du einfach, nicht PayPal, sondern dieses Payback, indem du einfach durch den Laden gehst, ohne was zu kaufen? Das wäre es noch, ne? Du gehst einfach so an Produkten vorbei und das macht immer bling, bling, bling, bling, bling, bling. Der Weg. Pling, pling, das ist der Weg. Pling, pling, pling. Ne, war er ja auch nicht, deswegen gehe ich nicht nochmal. Den merke ich mir. Scheißweg. So ein Arschweg. Es gibt auch einen Ort, der heißt, glaube ich, Örkenschweg. Oder heißt der ja, egal. Schneide ich raus. Ist albern. Boah, jetzt. Oh, die Kläranlage hier, dieses Biogas-Ding, sie von, ist das hier auch zum Teil Gas, was oben von aus der Deponie runterläuft? Ja, ne? Irgendwie ganz schlimm. Bah. Hm. Oder ist das die komplette Scheiße von Remshagen, die hier unten landet? Könnte auch sein. Ist das ekelhaft. Die hatten bei uns in der, also bei uns in der Firma wird ja gebaut, ne? So ein neues Gebäude. Ja, es gibt sie noch, die Firmen, wo gebaut wird. Ja? Und, Die Firma ist ja. Also. wo gebaut wird. Und die Bauarbeiter haben Trommelwirbel, Dixi-Klos, genau. Und dann kommt immer irgendwie der Dixi-Klo-Reiniger bei uns vorbei. Der hat so einen Wagen mit so einem Wassertank und so einem Absaugdingsi und noch ein, zwei Dixi-Klos da drauf. Und ich denke immer, naja, wäre ja schön, wenn er einfach das Dixi-Klo nimmt, auflädt, ein leeres hinstellt, dann wäre alles schick. Nein, der saugt das irgendwie ab. Und die Abluft vom Absaugen, die ist dann bei uns auf dem Parkplatz. Und wenn du dann das Fenster auf hast, dann hast du das Gefühl, du bist irgendwie in der Kanalisation. Also das riecht nicht nett. Und eben das hier, das hatte so einen leichten Schwall von dem, was man dann da riechen muss. Das ist also nicht nett. Ja, unschön. So, wir nähern uns dem Final oder der Stelle, wo sich das Final befinden sollte, besser gesagt, da können wir hier natürlich den schönen Aufgang nicht nehmen, weil man, da kommt man nicht durch, wa? Mal gucken. Das wird nämlich auch noch so ein Ding, weil man muss ja in den Hang. Das fehlt mir noch, wenn das jetzt hier mitten in der Schonung liegt, oder? Also das ist eine Saatkämpe, hier darf man nicht rein. Dann wird immer schlimmer. Müssen wir uns einen neuen Platz suchen, oder was? Ich fasse es nicht. Das wär's ja noch. Nö, das wird gehen. So, eigentlich sind wir jetzt da. Wird ja mal beschissener. Also, irgendwie, das ist doch kacke, aber der muss ja hier auch irgendwie hin. Jetzt ist da auch noch eine Ansitzleiter. Gucken wir mal, ein bisschen angefressen, so wie ich jetzt. So, in etwa, entweder da oder hier. Läuft ja gerade kein Wasser, ne? Aber da ist mir der Hügel zu, ich gehe da vorne hoch. Nützt alles nichts. Irgendwie hier, das sieht ja aus wie eine Treppe. Das kann man gut nehmen. Scheiße. Das ist jetzt natürlich nervig. Also, ja. Sollte so nicht sein. Sieht so ein bisschen selbstgebaut aus, ne? Nimmst normale Klappleiter, sägst sie ein Stück ab und schnallst sie an den Baum. Das ist alles sehr nett. Hä? Da oben. Und dann der Bügel dran geschraubt. Ja, aber normalerweise, du hast 1, 2, 3, 4 Teile. Die Leiter ist normal 4 Teile. Hier ist das Mittelstück. So, und da haben sie ganz einfach Gummidingsis dran gemacht. Also quasi abgesägt, da oben das Ding drauf gemacht. Die haben eine normale Leiter umgebaut und dann hier diesen Bügelnupsi dran. Aber egal. So, schön, dass hier eine Ansitzleiter ist. Und blöd, dass Original Final liegt jetzt, so wie es aussieht, in der Dickung bzw. in der Saatkämpe. Klasse Sache das. So, und nu? Nu stehe ich da. Ja, jetzt könnte man den entweder dicht machen oder das Ding woanders hinlegen. Ich tippe mal auf woanders hinlegen. Problem ist nur die Entfernung, die ist das Problem. Hier sind es 30, 40 Meter von dem weg, wo wir es mal hatten. Aber ich würde den hier nehmen wollen. Müsste man halt gucken, ob Reviewer damit d'accord geht. Aber nützt ja nichts. Ne, hier sind es jetzt schon 60. Wir gucken. Ich muss das klären. Ich mach's einfach. Achso, den müsstest du mir vielleicht mal geben. Und dann müssten wir hier mal neue Koordinaten einmessen. Das ist natürlich kacke. Oder wir nehmen, ja doch, wir nehmen den hier. Das ist am sinnvollsten. So. Dann muss ich jetzt nur noch mal neue Koordinaten einmessen. Scheißdreck. Ja. Ja, ist kacke, da runter zu kommen. Mhm. Könnte natürlich hinten das nehmen, wo der Jäger immer hochgeht. Ja, genau. So, wie viele Meter haben wir jetzt? Kilometer? Über 5 Kilometer. Ah, ich habe 8. Ja, dann, das kriegen wir hin. Papiere habe ich, das habe ich. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was sie jetzt sagen. Das zum Thema Wartung. Hm. Was ist denn da? Da will ich aber jetzt trotzdem mal gucken. Sieht ja aus, als wäre das irgendwie Nee, hier kommt tatsächlich noch Wasser. Das Wasser aus dem Mühlteich, das läuft natürlich auch ab. Und hier läuft die Leppe. Das sieht ja interessant aus. Jetzt was verändert. Haben die den Auslauf geändert? Naja, ganz komisch. Egal. Ich sag mal bis später. Wie ihr hörtet, ist der Herbst gekommen. Die Blätter fallen ab. Zeit, kurz über den Herbst zu philosophieren. Und wer könnte das besser als Rob Jack, die Seele von der Jack, die seit jenem Unfall in der Audio-Workstation weilt. Doch hört selbst. Das Laub, seltenes Waldweges Staub, Wölkchen aus Dreck steigen auf, so nimmt das Jahr seinen Lauf, so nimmt das Jahr seinen Lauf. Danke, Rob Jack. Möglicherweise werden sich neuere Zuhörende nicht mehr an dich erinnern. Damals, TM, als du noch der Jack und eine Handpuppe warst. Glücklicherweise konnten wir dich seinerzeit noch in diese digitale Audio-Workstation hochladen. Damit bekam Live noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Wie auch immer, schön, dass du uns nicht verloren gingst. Überhaupt leben wir ja in interessanten Zeiten. Was komplett an mir vorbeiging, seit Anfang des Jahres ist das Deppen-Apostroph salonfähig. So schrieb SWR3... Dieser Apostroph gilt bei Namen schon. Der Ursprung des deutschen Deppen-Apostrophs liegt wohl im Englischen, denn dort wird der besitzanzeigende Genitiv nun mal mit Deppen-Apostroph S gezeichnet. Bisher ging der Apostroph vom Genitiv S im Deutschen aber nur klar, wenn damit ein Name verdeutlicht wurde, zum Beispiel Andreas Kneipe. Das ist, wenn ich's erzähle, eigentlich sowieso blöd, weil da hört man das Deppen-Apostroph nicht, ne? Also nochmal, zum Beispiel Andrea... Deppen-Apostroph, S, Kneipe, weil man sonst missverständlicherweise von einem Andreas hätte ausgehen können. Hier gibt es allerdings eine weitere Regel, denn nach Namen, die auf S-Laute enden, S, SS, SZ, TZ, ZX, CE, wird regulär beim Genitiv ein Apostroph gesetzt. So schreibt man Felix, Deppen-Apostroph, Laptop, Alice, Deppen-Apostroph, Tasse oder eben auch Andreas, Deppen-Apostroph, Kneipe, wenn es sich um die Kneipe von Andreas handelt. Als ob ich eine Kneipe hätte. Der Duden konkretisiert. Der Apostroph steht zur Verdeutlichung der Grundform eines Personennamens vor einer Endung, gelegentlich vor dem Genitiv S, sofern der Personenname mit dem folgenden Substantiv zusammen einen Eigennamen, zum Beispiel Firmennamen, bildet. Paragraph 80 E1. Zum Beispiel Willi, Deppen-Apostroph, S. Biomarkt. Andrea, Deppen-Apostroph, S, Kiosk, hier auch verdeutlichend zur Unterscheidung vom männlichen Vornamen Andreas, was die nur alle mit meinem Vornamen haben. Apropos interessante Zeiten. Neulich las ich im Netz, dass täglich angeblich 1 bis 2 Satelliten abstürzen. Von den Starlink-Dingern, von denen knapp 10.000 im Erdorbit seien. Es sollen aber angeblich mal 30.000 werden. Amazon oder andere Anbieter, zum Beispiel aus China, wollen mutmaßlich aber auch so ein Satellitennetz installieren und dann wird es mutmaßlich nicht bei 2 Abstürzen bleiben, sondern es werden täglich eher 5 sein. Denn eine lange Lebenszeit haben die, wie ich las, wohl nicht, weil sie sich im niedrigen Erdorbit befinden. Wenn so ein Satellit dann nach circa 5 Jahren am Ende seiner Lebenszeit angekommen ist, bremst man ihn ab und lässt ihn unkontrolliert abstürzen, sprich verglühen. Zurück bliebe Aluminiumoxid in der Atmosphäre, bis 10.000 Tonnen jährlich für das Jahr 2040 von einer Forschungsgruppe aus den USA prognostiziert, was wiederum die Atmosphäre um 1,5 Grad erwärmen und die Ozonschicht beeinflussen könne. Oder beeinflusse, zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe. Aluminiumoxid ist übrigens korrund, also das Korn, was auf dem Schleifpapier ist. Wahrscheinlich werden die Dinger aber nicht so dick, das heißt, beim Einatmen wird's nicht so scheuern. Aber dennoch, wer weiß schon, wie das ist, also mit Aluminiumoxid oder Korund in der Atmosphäre und wenn wir es einatmen und ob es vielleicht alveolengängig ist und wir haben dann alle Satellitenkrebs in der Lunge oder Mesotheliome, was weiß denn ich. Nee, da werde ich mit Sicherheit nicht begeistert sein. Aber hey, sag das mal diesen reichen Satellitendingsi-Leuten. Und dann war ich in Herne. Herne, jene Großstadt in Nordrhein-Westfalen, die zweitkleinste zwar, aber die mit der viertgrößten Bevölkerungsdichte aller Städte in Deutschland. Das Wappen trägt Grubenpferd, Hammer und Schlegel auf gelbem Grund, der Gaul aus Wanne-Eickel, eingemeindet zum 1. Januar 1975, damals TM, als auch Lindler seine Gerichtsbarkeit verlor. Gebietsreform nannten sie es. Es war eine Entwurzelung. Du bist keine Weltstadt. Auf deiner Bahnhofstraße finden keine Modenschauen statt. Dafür gibt's ne Bäckerei und einen griechischen Grill. Ja, das ist ein Thrill. Du bräche im Revier. Bochum, ich komm aus dir. Herne, ich fahr zu dir. Glück auf, Herne. So ging es mir. Aber die Holde fuhr und angekommen, stiegen wir die Treppen rauf, drei Stockwerke, wo Einbäcker und Prosecco in Strömen flossen und Kohlrouladen an Philadelphia-Torte kredenzt wurde. In diesem Herne, wo Gipskartonplatten altehrwürdige Backsteinmauern und Wände beidseitig mit Abstand kaschieren. Da. Mein Blick schwiff über Industriebrachen und während der Nieselregen Balkonfliesen in ein Schwimmbad wandelte, spielte ich Uno Flip und dachte an meine Drohne. Und welch formidable Bilder sie doch schösse, hätte ich sie nur dabei in diesem Herne. Einbäcker. Mutmaßlich das Brauherrnpilz, übrigens aus Göttingen importiert, schmeckte mir erst ab der vierten Flasche. Für euch getestet. Es waren leider nur vier Ströppchen da, deshalb Prosecco. Stößchen! Auf der Internetpräsenz dieser Brauerei fand ich übrigens dieses Zitat. Ein Einbäcker Braumeister wird nach München abgeworben, um dort das einpöckische Bier zu brauen. Durch Verballhornung des Namens von einpöckisch über Ohrenbock entsteht schnell der Name des berühmten Bockbiers. Somit ist die Stadt Einbeck Namensgeber des Bockbiers. Ohne Einbeck gäb's kein Bockbier. Zitat Ende. Der einzig verfügbare Amateur-Biersommelier dieses Studios kann dazu nur eines sagen. Mei, ist mir wurscht, wie es heißt oder wie es kümmer ist, aber bohrisches Bier ist halt Bier. Wenn's das nicht gäb, äußert das bohrische, dann würde er das Kölsch saufen, aus das ohrenpackige Zeig. Hast mi? Gut, das ist selbstverständlich eine ganz persönliche Meinung, nichtsdestotrotz aber eine Meinung. Warnung. Entgegen des Songtextes des Herrn Grönemeyers. Alkohol ist kein Sanitäter in der Not. Alkohol ist kein Fallschirm und kein Rettungsboot. Alkohol ist stattdessen gesundheitsschädlich und kann süchtig machen. Am besten bildet man sich daher keine Meinung, es sei denn eine alkoholfreie. Mit Alkohol ist das Schiff, mit dem du untergehst, hat Herr Grönemeyer wiederum recht. Aber auch das ist eine ganz persönliche Meinung. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen, Konserve 242 vom 15.10.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. So nimmt das Jahr seinen Lauf.